Mit bewundernswerter Beherrschung, hatte der junge Häuptling zuletzt gesprochen. Jetzt musste ich ihn verlassen. Zunächst lief ich zu dem Gebüsch, wo die Pferde der Verbrecher noch standen, nahm eins davon und führte die beiden anderen am Zügel mit. Ich ritt zurück in unser Lager, um Hilfe zu holen. Wo treibt ihr euch denn so lange herum, Sir? Habt das Mittagessen versäumt und jetzt zum Kuckuck seid ihr unter die Pferdediebe gegangen? Was sind das für Gäule? Das sind die Pferde von Santa und seinen Begleitern. Es fehlt aber eins, das müssen wir suchen. Vermutlich finden wir Santa darauf. Santa? Also... Später, lieber Sam, später. Wir müssen gleich fort von hier. Sucht mir 10 rote Männer aus, die am besten beritten sind. Und nehmt genügend Lebensmittel mit. Ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sein werden. Ja, aber was ist denn nur los, Sir? Haben sich denn unsere Pläne geändert? In Chuchuna und Nchochi sind tot. Diese Nachricht erfüllte alle mit tiefer Trauer. Von den Apachen schickte ich 20 zu Winnetou zurück und wir anderen machten uns auf den Weg, die Fährte Santas aufzuspüren. Schließlich sahen wir einen dunklen Strich, der vor uns quer durch das Gras lief. Das war die gesuchte Spur. Sie konnte nicht viel über 2 Stunden alt sein. Ich schickte einen der Apachen zu Winnetou, um ihn wissen zu lassen, dass wir Santa auf den Fersen seien, und dann ritten wir in östlicher Richtung weiter, bis es zu dunkel wurde, um die Fährte noch weiter verfolgen zu können. Wir wickelten uns in unsere Decken und legten uns zu einer kurzen Ruhepause nieder. Die Nächte wurden jetzt schon ziemlich kalt. Kaum zeigte sich das erste Morgengrauen, da waren wir schon wieder auf den Beinen. Immer noch konnten wir Santas Spur deutlich erkennen. Und wir fanden auch die Stelle, wo er Rast gemacht hatte, um seinem Pferd die notwendige Ruhe zu gönnen. Er selbst hatte sie wahrscheinlich auch nötig gehabt. Etwa zur Mittagszeit änderte die Fährte plötzlich die Richtung und bog jetzt nach Süden ab. Sam Hawkins war der Meinung, der Schuft habe sich entschlossen, zu den Kiowas zu flüchten. Wir holten aber immer mehr auf, sodass Santa schließlich höchstens eine halbe Stunde Vorsprung haben konnte. Es musste gelingen, ihn noch vor Anbruch der Nacht in die Hände zu bekommen. Wir verdoppelten unsere Anstrengungen, ihn einzuholen. Und da mein braver Hatati Tlan noch am frischesten von allen Pferden war, hatte ich meine Gefährten ein ziemliches Stück hinter mir gelassen. Als ich am Ufer eines kleinen Flusses ankam, der aber nur wenig Wasser führte, gerade noch rechtzeitig, konnte ich meinen Rappen zurückhalten. Beinahe wäre ich aus dem schützenden Gebüsch auf eine freie Stelle hinausgetrabt. Und da drüben am jenseitigen Ufer befanden sich Kiowas. Santa war uns doch noch entwischt. Wenigstens vorläufig. Aber ich musste ihn kriegen und Winnetou bringen. Vorsichtig zog ich mich zurück, um meine Freunde zu warnen. Der Teufel muss diesen Santa sehr lieben, wenn ich mich nicht irre. Im letzten Augenblick lässt er ihn solche Hilfe finden. Aber ich gehe zu Ihnen und hole diesen Santa heraus. Das ist ein bisschen unvorsichtig, mein Lieber. Ich werde euch begleiten, Sir. Das werdet ihr nicht tun, Sir. Das ist eine Sache für einen erfahrenen Westmann. Und der alte Sam ist der Richtige dafür, wenn ich mich nicht irre. Sam, das ist doch eine Sache, die ich Schwester übernehme. Winnetous war immer gut zu uns. Und ich muss ihr noch nachträglich unseren Dank dafür abstatten, indem ich ihren Mörder fange.